Welche anderen Personen schließt dieses Gebot unter dem Namen Vater und Mutter noch ein? Das Gebot schließt unter dem Namen Vater und Mutter auch alle Vorgesetzten ein, sowohl kirchliche als auch weltliche, denen wir deshalb gehorchen und Ehrfurcht entgegenbringen müssen. Also wir müssen die Eltern achten, also was das Gebot direkt besagt, ihnen in allem, was nicht Sünde ist, gehorchen und ihnen helfen, den religiösen und irdischen Bedürfnissen. Und liest also nicht, auch wie die anderen Gebote, nicht nur das, was unmittelbar gesagt ist, sondern natürlich auch, was natürlicherweise dazugehört. Fünften Gebot, du sollst nicht töten. Schließt da auch mit ein, zu den Nächsten nicht zu hören und so weiter, ihn beleidigt. Und dann schließt es eben auch alle anderen Vorgesetzten ein, das heißt alle, die irgendwie Anteil haben an der Autorität Gottes, wie die nächste Frage dann sagt.